sollst für immer kleiner sein. An der rechten Hand greife ich, von der linken das Recht. Mein Verstand ist unfassbar, bin von edlem Geschlecht. Egal was geschehen ist, ob schuldig oder nicht, behandle mich höflich, sonst erschlage ich dich. Grab dich ein in der Mauer, ob du willst oder nicht. Zerquetsch mein Gesetzbuch auf deinem schönen Gesicht. Auf deinem schönen Gesicht. Und zitter, gesteh deine Schuld, bedank dich beim Sterben für meine große Geduld.